Niemand weiß genau, ob nicht in letzter Minute der Rachedurst die Oberhand über den politischen Zweck gewann. Ob sich nicht Felix Maldonados eine Art Grenzschizophrenie bemächtigte, er gleichzeitig Bernstein und den Präsidenten ermorden wollte. Nicht aufzuklärende Geheimnisse, denn Felix Maldonado ist tot und liegt hier im Grab. Tja, das war praktisch ein Poem. Vielleicht sollten wir eine Ballade verfassen. The Song of Long Gone Felix. Wollen wir mal sehen, was unter dem Verband rauskommt, Lisha? Es ist noch zu früh. Mach voran, Schlampe. Es wird ihm die Augen ruinieren. Hätte Felix statt des Herzens einen Känguru in der Brust gehabt, es wäre nicht höher gesprungen in diesem Moment, als er dasselbe Mädchen wiedererkannte, das an der Ecke Motolinia mit Spritzen in Zellophan und Kanülen beladen in das Taxi gestiegen war. Ich heiße Nisha und arbeite im Jesus-Hospital. Mit einer Bewegung, die so abrupt und aufgeregt war wie seine Worte,